Es hätte eine große Rede werden können, eine wirklich historische Rede. Sie hätte das Fundament legen können für einen neuen Friedensprozess im Nahen Osten. Sie hätte der Startschuss werden können für Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe. Der Ausgangspunkt für eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern. Die Rede von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Bar-Ilan-Universität aber blieb weit hinter diesen Erwartungen zurück. Sie lieferte keinen Grund für Optimismus auf einen Wandel im Nahen Osten, keine Hoffnung auf ein Einlenken der israelischen Regierung. Stattdessen präsentierte sich Netanyahu so, wie die Welt ihn kennt, oder besser gesagt, so, wie die Palästinenser ihn kennen, herablassend, paternalistisch, arrogant. Er wiederholte die gleichen leeren Formeln, die israelische Politiker schon seit Jahrzehnten benutzen und die doch nur dazu dienen, die expansionistische Wirklichkeit zu verschleiern. Wir strecken unsere Hand zum Frieden aus. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen mit unseren Nachbarn gemeinsam für den Frieden arbeiten. Gleichzeitig warf er den Palästinensern vor, die alleinige Verantwortung für den Konflikt zu tragen, den Hass gegen Israel zu kultivieren und sich dem Frieden mit immer neuen Forderungen zu verweigern. Kein Wort des Bedauerns für das Leid des palästinensischen Volkes, für das bittere Schicksal der Flüchtlinge, die durch die israelische Staatsgründung ihre Heimat verloren. Kein Wort über den fortgesetzten Landraub im Westjordanland, über die Siedlungspolitik, über die Unterdrückung. Stattdessen nur Forderungen an die Palästinenser. So erklärte sich Netanyahu zwar bereit, Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen aufzunehmen, im nächsten Satz aber nannte er 7 unerfüllbare Vorbedingungen an die Adresse der Palästinenser. Er kündigte an, er werde über die Rechte der Palästinenser sprechen. Doch gesprochen hat er nur über die Rechte der Juden am Land zwischen Mittelmeer und Jordan. Die Palästinenser leben in unserem Heimatland, sagte er, und dieser Satz macht deutlich, was die Palästinenser in den Augen Netanjahus darstellen. Fremdlinge im jüdischen Land. Menschen, die keine Rechte und keine Ansprüche auf dieses Land haben, denen Israel aber großmütig einen demilitarisierten palästinensischen Staat zugestehen wolle. Es ist eine durch und durch koloniale und ethnozentrische Haltung, die aus Netanjahus Worten spricht. Schlimmer als das. Den eingeborenen Palästinensern wird sogar das Recht abgesprochen, in ihrem Land zu leben. Nur durch Israels Gnaden dürfen sie im jüdischen Land bleiben und hier ihren Staat aufbauen. Nein, das war keine große Rede, das war keine Friedensbotschaft. Sie bot noch nicht einmal die ausreichende Grundlage für den vorsichtigen Optimismus der Europäer, die in dem Begriff palästinensischer Staat einen Fortschritt sehen wollten. Was Netanyahu nicht laut aussprach, sagte ein paar Tage später sein Außenminister. Israel werde den Siedlungsbau nicht stoppen. Natürlich nicht. 42 Jahre lang baut Israel nun schon ungehindert, ohne sein gutes internationales Standing einzubüßen und im direkten Widerspruch zur 4. Genfer Konvention, Siedlungen in den besetzten Gebieten. Seit 42 Jahren drängt es die Palästinenser in immer kleiner werdende Kantone zusammen, in regelrechte Bantustans, wie im Südafrika der Apartheid. Seit 42 Jahren werden die Palästinenser enteignet, beraubt und ausgebeutet. Während sich Netanyahu auf seine Rede vorbereitete, wurden im Jordantal 18 palästinensische Häuser niedergerissen, 18 Familien obdachlos gemacht. Sie müssen weichen, weil Israel diesen fruchtbaren Streifen Land am Jordanfluss für sich beansprucht, weil israelische Siedler dort Datteln und Früchte anbauen, die in die Europäische Union exportiert werden, weil Israel das Wasser der Palästinenser für die eigene Landwirtschaft und für die Siedlungen benötigt. Die Rede Netanjahus war eine verpasste Chance, wieder einmal, wie so oft. Doch diesmal könnte es die letzte Chance für Israel gewesen sein, den Konflikt mit den Palästinensern selbst und mit erhobenem Haupt zu lösen. Denn US-Präsident Obama hat deutlich gemacht, dass die Beilegung des Nahostkonflikts für ihn Priorität hat. »Ich kann den Parteien den Frieden nicht aufzwingen«, sagte er in Dresden. Doch wenn Israel sich einem fairen Ausgleich mit den Palästinensern weiter verweigert, wird ihm gar nichts anderes übrig bleiben.